me one finger. Man up the bass. Man about. Hey. Yeah, he's starting to strike. Two fingers. Okay, he's got another strike. Hey. Now three fingers. Okay, now he's starting to circle around. Circling around. What's he doing now? Now he starts to move down the body. Fingers. Okay, now he's starting to circle around. Circling around. What's he gonna do now? Now he starts to move down the body. Getting close, getting close. Who's gonna get the first? Nope. Thank you. Thank you. das Wesen reduziert, will ich warten, wo du fehlst, bis sich die Spur in der Vorstadt verliert. Willst du wissen, wie es wirklich geht? Denn du bist ja alt genug. Nichts geht über eine Redensart. Ich habe es schon ein paar Mal versucht. Und trotzdem wird alles in Ordnung sein. Thank you.

Stay with me. Stay.